Arnold Friedmann war 13, als er aus dem nationalsozialistischen Deutschland fliehen musste. Einen Monat nach den Novemberpogromen von 1938 gelang es ihm und seiner Familie, von Nürnberg aus nach Palästina zu emigrieren. Heute blickt der 90-jährige Arnold Friedmann mit seiner Frau Susi auf ein gemeinsames Leben im Kampf gegen die Nazis und für einen jüdischen Staat zurück. Der renommierte US-amerikanische Designprofessor hat mit seiner Familie noch einmal seinen Geburtsort Nürnberg besucht. Ich glaube, 1933 war ein Geschäft, ein Laden gegenüber von unserer Wohnung und er fröhlich gesehen, angeschmiert mit Plakaten und Jude kauft nicht. Und ich habe meine Eltern gefragt, was ist das? Und sie haben mir langsam beigebracht, dass man sich daran gewöhnen muss. Ein Mädel unseres Alters hat immer auf uns gewartet, meine Schwester und ich, wenn wir zur Schule sind. Und dann geschrien, Judenstänker, Judenstänker. Und sie war nicht stark genug, uns körperlich anzugreifen. Und wir haben immer das einen Witz daraus gemacht. Und wir haben ihm den Namen Judenstänkerle gegeben. Und habe ich erwähnt, dass ich im dritten Jahr in der Volksschule haben wir eine Hausaufgabe bekommen, auszufinden, wie lange zurück unsere Familie geht. Und ich war einer von zwei jüdischen Kindern und habe einen gedruckten Stammbaum gehabt, der, ich glaube, in 1735 angefangen hat. Und der Lehrer hat einen Blick gedacht, Kinder, wir machen was anderes heute. Meine Eltern haben uns sehr gut beschützt. Wir sind trotz der Nazis, haben eine gute Kindheit gehabt. Und aber dann habe ich gesehen, auch noch vor der Kristallnacht, die Boykotte, die Plakate und all die schrecklichen Sachen. Andererseits als Junge, 10, 11, 12 Jahre, ich war immer sehr neugierig auf die vielen Paraden und habe mich hinter Leute gestellt. Meine Eltern hätten mich wahrscheinlich bestraft, wenn sie das gewusst hätten, als Judenbub die Paraden und die Musik zu bewundern. Spätestens mit den Pogromen im November 1938 war es dem jungen Arnold Friedmann klar, dass es für ihn in Deutschland keine Zukunft geben wird. Er erinnert sich an den 9. November. Ich habe die als schreckliche Erinnerung, wie eine Gruppe von 6 oder 7 SA-Leute in unsere Wohnung gestürmt sind. Wie sie wieder weg waren, wir hatten keine Ahnung, was es war. Aber dann, in der nächsten Stunde, wenn Nachbarn blutig geschlagen kamen, meine Tante und meine Cousin und Cousine und mein Onkel wurde erschlagen in der Nacht, mein Leben hat sich seit vollkommen geändert. Die Schule war geschlossen. Die 2 Monate, die mein Vater damit verbracht hat, ein Visum irgendwo hinzubekommen, um herauszukommen, hat uns beschäftigt. Ich glaube, ich habe gelernt, Schreibmaschine schreiben, nützliche Sachen. Denn die ganzen deutschen Juden wussten, dass sie nicht Anwälte oder Ärzte im Ausland wären, dass sie umschichten müssen. Und deshalb, ich weiß nicht mehr, wie viele Privatstunden wir hatten. Ich hatte auch Privatstunden auf meiner Ziehharmonika. Und unsere Eltern wollten uns eben noch helfen, etwas mehr Erziehung zu geben, obwohl die Schule geschlossen war. Friedmanns Vater war ein erfolgreicher Rechtsanwalt. Er sah, was der Nationalsozialismus für die jüdische Gemeinde in Nürnberg bedeuten wird und setzte sich bis 1938 dafür ein, dass möglichst viele Menschen emigrieren konnten. Er hat genau gesehen, was vorkommt. Und er hat immer gesagt, ich werde der letzte Jude sein im letzten Waggon, im letzten, was immer, aus Deutschland wegzufahren, weil ich sehe, was hier passieren wird. Ich werde mein Bestes tun, der jüdischen Gemeinde in Nürnberg zu helfen, auszuwandern, so viel wie möglich. Und hat dann immer gesagt, ich brauche ja keine Angst haben, weil ich ein Schwerkriegsverletzter bin, das Eiserne Kreuz, niemand wird mir was tun. Und dann, wenn die Gestapo ihn abgeholt hat, nach ein paar Tagen hat er gesehen, dass wir sofort weg müssen. Und die Leute, ich erinnere mich noch, wie mein Vater uns zu meinen Großeltern gebracht hat, die damals ein Zimmer in einem kleinen jüdischen Altersheim in Nürnberg haben. Und er sagt, also wir fahren jetzt nächste Woche nach Palästina. Ich nehme an, mein Vater hat gesagt, 2 oder 3 Monate, dann werde ich irgendwie eine Tätigkeit finden, um Geld zu verdienen. Und dann kommt ihr nach. Und das ist nie geschehen. Denn dann ist der Krieg ausgebrochen und die Leute, die nicht vor dem Krieg weg sind, haben es nicht überlebt. Und dass ich in die englische Armee wollte, ich wusste, dass ich als Einziger, ich kann nichts gegen die Nazis machen, aber das war für mich ein Prinzip, dass ich, sobald ich konnte, das Einzige, was ich machen konnte, war in die englische Armee als Freiwilliger zu gehen. In Palästina lernte Arnold Friedmann seine zukünftige Frau Susi Kirsch kennen. Die gebürtige Wienerin floh ebenfalls vor den Nazis. 1947 ging Arnold Friedmann in die USA, wo er als Tischler und Möbeldesigner arbeitete. Kurz nach seiner Einschreibung für Kunst und Innendesign am Pratt Institute in New York entschied er sich, nach Israel zurückzukehren und im Unabhängigkeitskrieg zu kämpfen. Ich war Zionist. Ich wollte helfen. Und ich glaube, ich habe schon vorhin gesagt, dass ich sehr gegen die israelische Regierung und die Besetzung bin. Aber damals war ich Idealist und dachte, ich war schon amerikanischer Bürger, aber ich will zurückgehen und helfen. Manche meiner Freunde haben gesagt, kein Wort war, du bist zurückgekommen wegen der Susi. Vielleicht. Wir kannten uns 2 Jahre und wir sind beide sehr realistisch. Susi sagt immer, wir haben beide uns umgeschaut, ob wir jemand anderen finden. Wir haben niemanden besseren gefunden, haben wir geheiratet. Seine Kinder kennen Arnold Friedmann als den Uniprofessor am Pratt Institute. Mit Deutschland wollte Friedmann lange nichts mehr zu tun haben. Seinen 2 Söhnen brachte er kein Deutsch bei. Zum Beispiel, ich erinnere mich, als 12-Jähriger habe ich am Radio eine Rede vom Hitler gehört. Er hat immer geschrien. Und jeder Deutsche wird ein Auto haben und das wird Volkswagen genannt. Seitdem, selbst jetzt, ich kann mich nicht dazu bringen, einen Volkswagen zu kaufen. Aber ich habe ungefähr 30 Jahre, das ist jetzt schon 40 Jahre zurück, war ich bei einer internationalen Konferenz von Designers in Helsinki. Und da waren Delegierte von allen Ländern. Und jemand hat mir eine Dame vorgestellt aus Deutschland. Und ich habe gesagt, wie geht's? Und habe mich rumgedreht, bin weg. Ist sie mir nachgelaufen und sagt, warte einen Moment, du willst nicht mit mir reden, weil ich Deutsch bin. Und ich habe gesagt, ja, das ist richtig. Seit 66 Jahren ist Arnold Friedmann mit seiner Frau Susi verheiratet, die wie er ebenfalls im israelischen Unabhängigkeitskrieg gekämpft hat. Arnold Friedmann erklärt, wie solch eine Bindung ein Leben lang halten kann. Wir streiten uns nicht. Wir geben nach, wir haben manchmal Argumente gehabt, aber sehr selten. Und unsere Natur ist, und sie ist nicht nur meine Frau, sie ist meine beste Freundin. Und wir sind sehr nahe in unserer, auch wenn wir gehen nicht Hand in Hand auf der Straße. Aber wir lieben uns und wir sind sehr zufrieden, wir sind glücklich, dass wir beide noch am Leben sind. Die Wohnung, wo wir jetzt wohnen, in einer Seniorenwohnung, die meisten Leute dort sind verwitwet. Und die Leute beneiden uns, dass wir uns gegenseitig haben. Vor 77 Jahren floh Arnold Friedmann aus Deutschland. Vergessen wird er nie. Bei unserer Universität haben wir ein Institut für Holocaust, Genocide and Research and Memory Studies. Und ich bin der Hauptdozent dort, Hochschulstudenten und Universitätsstudenten, die dorthin kommen. Ich erzähle ihnen ähnlich, was ich hier erzählt habe. Und ich ende immer mit den Worten, don't forget, don't ever forget. Und das ist sehr wichtig, damit es nicht wieder vorkommen kann. Und ich hoffe, obwohl ich leider glaube, da wird wieder eine antisemitische Welle in Deutschland kommen, aber weil es so viele Leute wie mich gibt, die versuchen, der jüngeren Generation zu sagen, was passieren kann, dass sie nichts vergessen und dass es nicht wieder so schlimm wird. Und ich bin froh, dass meine Enkelkinder und meine Söhne hier sind. Und sie wissen, obwohl sie nicht Englisch verstehen, sie wissen mehr oder weniger, was passiert ist hier. Und das ist für mich das Wichtigste, dass junge Leute und ihre Kinder in der Zukunft auch davon hören, damit es nicht wieder vorkommt. Ich bin 90 Jahre, was schrecklich alt ist. Und wenn ich mit den jungen Leuten, die zum Institut für Holocaust kommen, rede, ich merke immer, wenn sie so mich anschauen und sagen, wie kann ich ein Mensch so alt sein, dass ich noch an all das erinnert? Und es ist Zeit für mich, abzufahren. Ich will nicht für immer leben. Ich bin bereit. Mein Traum ist, ich spiele trotz meinem Alter noch immer Tennis. Und mein Traum ist, auf dem Tennisplatz zu sterben. Und alle meine Freunde, mit denen ich spiele, versprochen, wenn sie zur Beerdigungsfeier, sie werden eine Rede halten, werden sagen, er hat den letzten Punkt gemacht, auch wenn es nicht wahr ist. Also kann ich dann in Frieden sterben.